Erst als die Königin von Saba von Salomos Ruf und seinem Tempel für Gott hörte, reiste sie zu ihm, um ihn mit schwierigen Fragen zu prüfen. Zweiter, sie kam mit einem großen Gefolge und vielen Kamelen nach Jerusalem, die wertvolle Gewürze, viel Gold und Edelsteine trugen. Nachdem sie bei Salomo angekommen war, besprach sie mit ihm alle Themen, die sie vorbereitet hatte. Dritter, Salomo konnte ihr alle Fragen beantworten, da es für den König kein Geheimnis gab, das er ihr nicht erklären konnte. Vierter, als die Königin von Saba die große Weisheit Salomos sah und den prächtigen Palast betrachtete, den er gebaut hatte, war sie sehr erstaunt. Fünfter, sie sah das Essen an seinem Tisch, die Wohnungen seiner Beamten, die Kleidung seiner Diener und die Opfer im Tempel, woraufhin sie völlig sprachlos war. Sechster, sie sagte zum König, dass alles wahr sei, was sie in ihrem eigenen Land über seine Taten und seine Weisheit gehört habe. Siebter, obwohl sie den Berichten zuerst nicht glauben wollte, sah sie nun mit eigenen Augen, dass die Realität ihre Erwartungen weit übertraf. Achter, sie nannte seine Frauen und Diener glücklich, weil sie jeden Tag bei ihm sein dürften, um seine weisen Worte zu hören. Neunter, sie lobte Gott, der Salomo auf den Thron Israels gesetzt hatte, damit er mit Gerechtigkeit über das Volk regieren konnte. Zehnter, danach schenkte sie dem König eine riesige Menge an Gold, Edelsteinen und so viele Gewürze, wie man sie nie zuvor in Israel gesehen hatte. Elfter, auch die Schiffe von König Hiram brachten wertvolles Sandelholz und Edelsteine aus fernen Ländern nach Israel. Zwölfter, der König nutzte das Sandelholz, um Geländer für den Tempel und den Palast sowie Musikinstrumente für die Sänger bauen zu lassen. Dreizehnter, Salomo erfüllte der Königin von Saba jeden Wunsch und schenkte ihr zusätzlich wertvolle Gaben, bevor sie mit ihren Dienern in ihr Land zurückkehrte. Vierzehnter, das Gold, das Salomo jedes Jahr erhielt, wog insgesamt über 20 Tonnen, was eine gewaltige Menge war. 15. Zusätzlich zu diesem Gold kamen Einnahmen von Händlern, Kaufleuten und den Herrschern der umliegenden Gebiete hinzu. 16. König Salomo ließ 200 große Schilde aus reinem Gold anfertigen, wobei er für jeden einzelnen Schild sehr viel Gold verbrauchte. 17. Er ließ auch 300 kleinere Schilde aus Gold herstellen und bewahrte diese wertvollen Stücke im Libanon-Waldhaus auf. 18. Außerdem ließ der König einen großen Thron aus Elfenbein bauen, den er komplett mit feinstem Gold überziehen ließ. 19. Der Thron hatte 6 Stufen und eine runde Rückenlehne, während an den Seitenarmlehnen mit 2 Löwenfiguren standen. 20. Auf den Stufen standen insgesamt 12 Löwen, sodass kein anderes Königreich einen so prächtigen Thron besaß. 21. Alle Trinkgefäße und Geräte im Palast waren aus Gold, weil Silber zur Zeit Salomos als fast wertlos galt. 22. Seine Schiffe segelten alle 3 Jahre in ferne Länder, um Gold, Silber, Elfenbein und exotische Tiere nach Israel zu bringen. 23. So wurde König Salomo reicher und weiser als alle anderen Könige, die zu dieser Zeit auf der Erde lebten. 24. Menschen aus der ganzen Welt wollten Salomo besuchen, weil sie die Weisheit hören wollten, die Gott ihm gegeben hatte. 25. Jeder Besucher brachte Geschenke wie Gold, Silber, Kleidung, Waffen und Pferde mit, was sich jedes Jahr wiederholte. 26. Salomo sammelte viele Wagen und Reiter, die er in speziellen Städten und in der Nähe von Jerusalem stationierte. 27. Der König sorgte dafür, dass es in Jerusalem so viel Silber wie gewöhnliche Steine gab und wertvolles Zedernholz so häufig wie einfache Maulbeerbäume war. 28. Die Pferde für Salomo wurden aus Ägypten importiert, wobei seine Händler sie zu einem festen Preis einkauften. 29. Ein Wagen aus Ägypten kostete 600 Silberstücke und ein Pferd 150, bevor die Händler sie an die Könige der Hethiter und Aramäer weiterverkauften.